Kapitel 8, Übung A10. Hören Sie die Nachrichten. Was ist richtig, was ist falsch? Kreuzen Sie an. Es ist 8 Uhr. Sie hören die Kurznachrichten. Der deutsche Wirtschaftsminister ist heute nach Moskau gereist. Er trifft sich am Nachmittag mit seinem russischen Amtskollegen zu einem Vier-Augen-Gespräch. Geplante Themen sind unter anderem die Erdölpipeline und die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern. Der Minister wird von führenden Wirtschaftsvertretern begleitet. Es soll im nächsten Jahr keine Steuererhöhungen geben, das teilte heute der Finanzminister mit. Neben seiner Ablehnung der Steuererhöhung sprach sich der Finanzminister auch gegen eine Einführung einer Steuer für Reiche aus. Einige Mitglieder der SPD hatten eine Steuererhöhung für Menschen mit einem Einkommen von mindestens 500.000 Euro im Jahr gefordert. Ich glaube nicht, dass wir mit extra Steuern für reiche Bürger den Haushalt sanieren können, sagte der Finanzminister heute früh im Deutschlandfunk. Seit 2 Wochen streiken die Ärzte für bessere Arbeitsbedingungen. An den Universitätskliniken in allen großen deutschen Städten werden zurzeit nur Notfälle behandelt. Die Ärztevereinigung Marburger Bund will heute mit den Krankenhausleitungen über eine Honorarerhöhung für Assistenzärzte und eine Arbeitszeitverkürzung sprechen. Wenn die Gespräche positiv ausgehen, nehmen die Ärzte ab morgen ihre Arbeit wieder auf. Eine 41-jährige Verkäuferin verhinderte gestern einen Raub in einem Hamburger Supermarkt. Als ein maskierter Mann an der Kasse eine Kollegin mit einem Messer bedrohte, schlug die Hamburgerin mit einem Besen auf den Räuber ein. Daraufhin ließ der Räuber das Messer fallen und versuchte zu fliehen. Die Flucht endete an der Supermarkttür, weil die Tür um 20 Uhr automatisch schloss. Als die Polizei eintraf, konnte sie den Räuber problemlos festnehmen. Und nun zum Sport. Der FC Bayern München gewann gestern Abend das Pokalendspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 1:0. Bayern-Torhüter Bruno Ball rettete in der zweiten Halbzeit mit einer großartigen Leistung den Sieg für die Bayern. Das Wetter wird heute freundlich bis heiter. Die Tagestemperaturen liegen bei 17 bis 18 Grad. Im Norden ist es überwiegend sonnig, nur in Bayern sind einzelne Regenschauer zu erwarten.